sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Wir beginnen den linken Medienspiegel im Dezember mit der umkämpften reproduktiven Gesundheit, also dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung und Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Wir betrachten die politische Situation in Afrika und im Iran und die Abschottungspolitik der EU, kommen zu Einschränkungen für NGOs in Israel und abschließend zum Bauhaus in Dessau, der Obdachlosigkeit in der BRD und einer guten Nachricht beim Degrowth. Mit unserem ersten Artikel wollen wir euch den Schwerpunkt der IZ3W aus Freiburg in der September-Oktober-Ausgabe vorstellen. In diesem ging es um reproduktive Gesundheit, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und sexuelle Bildung. Die Texte des Dossiers findet ihr alle online unter iz3w.org. Im Editorial unter der Überschrift Ungesunder Backlash fasst die IZ3W selbst so zusammen. Weltweit ist die reproduktive Gesundheit in Gefahr, das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, Verhütungsmitteln und sexueller Bildung wird vielerorts eingeschränkt. Rechte Regierungen treiben den antifeministischen Backlash voran. Das ist vor allem eins: ungesund. Christlich-fundamentalistische Hardliner aus Europa und den USA sehen unter anderem einen machtpolitischen Hebel in Ostafrika und leisten dort Lobbyarbeit gegen Verhütung und sichere Familienplanung. Schätzungen zufolge werden mehrere Länder aufgrund der desaströsen US-AIDS-Streichung bis zu 14 Millionen mehr AIDS-Todesopfer verzeichnen. Demgegenüber werden AktivistInnen nicht müde, weiter für die Selbstbestimmung und Gesundheitsversorgung aller Menschen zu kämpfen. Was es für Auswirkungen hat, wenn der Zugang und die öffentliche Verhandlung von sexueller Gesundheit einer reaktionären Welle zum Opfer fällt und wie sich trotzdem Widerstand und unterstützende Strukturen bilden, zeigt das IZ3W-Dossier Reproduktive Gesundheit auf. Dieser Artikel findet ihr alle online, wie gesagt, unter iz3w.org. Und der aktuelle Schwerpunkt der November-Dezember-Ausgabe ist zur Generation Z in Aufruhr, aber zu einem Artikel aus dem vergangenen Schwerpunkt zur reproduktiven Gesundheit. Schwieriger Fortschritt. Die körperliche Selbstbestimmung ist wieder bedroht. Die reproduktiven und sexuellen Gesundheitsrechte waren mit der Weltbevölkerungskonferenz 1994 im Aufschwung. Durch autoritäre Tendenzen und den Abbau der US-finanzierten Gesundheitsprogramme im globalen Süden kehrt sich diese Tendenz wieder um. Jahrzehntelang wurden bei der reproduktiven Gesundheit massive Fortschritte erreicht. So ist die weltweite Müttersterblichkeitsrate und auch die Zahl der unbeabsichtigten Schwangerschaften in den letzten 30 Jahren stark gesunken. Doch von den Verbesserungen haben nicht alle Menschen gleich profitiert. Laut Weltbevölkerungsbericht aus dem Jahr 2024 bestehen weiterhin erhebliche Ungleichheiten bei der Gesundheitsversorgung. Insbesondere der Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten in ländlichen Gebieten und unter benachteiligten Bevölkerungsgruppen wie schwarzen und indigenen Frauen ist schwierig. Zudem spielt Armut eine große Rolle dabei, wie gut Menschen ihre sexuellen und reproduktiven Rechte wahrnehmen können. Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte sind inzwischen in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit handlungsleitend. Nachdem vor 30 Jahren im September 1994 die Delegierten in Kairo auf der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung kurz Weltbevölkerungskonferenz genannt, neue Richtlinien für die globale Bevölkerungspolitik festlegten. In der ägyptischen Hauptstadt verabschiedeten 179 Staaten in einem hart errungenen Konsens das sogenannte Kairoer Aktionsprogramm, das sich von Sollzahlen und Planzielen verabschiedete und die Menschen in den Vordergrund rückte, vor allem die Frauen. Das kam einem Paradigmenwechsel gleich. Zuvor hatten noch vornehmlich demografische Zielvorgaben den bevölkerungspolitischen Diskurs wie auch die Politik vieler Länder dominiert. Das führte immer wieder zu staatlichen Zwangsmaßnahmen und Menschenrechtsverletzungen. In der Erkenntnis, dass Familienplanung mehr sein muss als die Bereitstellung von Verhütungsmitteln, wurde in Kairo ein neues, umfassendes Konzept der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte des Individuums verankert. Es handelt sich um ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis, das körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden mit Blick auf Sexualität und Fortpflanzung mit einschließt. Dazu gehören Sexualaufklärung für Jugendliche, genauso wie Schwangerschaftsvorsorge, Geburtshilfe, die Betreuung von Neugeborenen sowie die Behandlung von Geschlechtskrankheiten, HIV, AIDS-Prävention und, sofern es die Gesetzeslage erlaubt, sichere Abtreibungen. An die Stelle von Geburtenkontrolle sind rechtebasierte Ansätze einer modernen Familienplanung getreten. Seit der Verabschiedung des Aktionsprogramms von Kairo hat sich in der Entwicklungszusammenarbeit und in staatlich wie international finanzierten Gesundheitsprogrammen die Erkenntnis durchgesetzt, dass Geschlechtergerechtigkeit ein grundlegender Baustein für eine nachhaltige und sozial gerechte Entwicklung ist. Das spiegelte sich auch 2015 in den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und der damit einhergehenden Agenda 2030 wider. Ziel 5 beinhaltet die Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen. Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte sind ein Kernelement der Geschlechtergerechtigkeit und der Gesundheit von Frauen, Müttern und ihren Kindern. Das Versprechen von Kairo ist jedoch auch 30 Jahre später nicht für alle Menschen zur Realität geworden. Eine schlechte Gesundheitsversorgung und ein eingeschränkter Zugang zu Verhütungsmitteln kann dazu führen, dass Mädchen ungewollt schwanger werden. Schon als Teenager schwanger und möglicherweise Mutter zu werden, kann weitreichende Auswirkungen für das weitere Leben haben. Für Bildungschancen, berufliche Perspektiven und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch gesundheitlich bergen Schwangerschaft und Geburt für Mädchen im Teenageralter erhebliche Risiken. Komplikationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sind für 15- bis 19-jährige Mädchen weltweit die zweithäufigste Todesursache. Eine der häufigsten und vermeidbaren Ursachen für Müttersterblichkeit sind nach wie vor unsichere Schwangerschaftsabbrüche. Weltweit werden jedes Jahr über 70 Millionen Schwangerschaften mit einem Abbruch beendet. Restriktive Gesetze tragen mit dazu bei, dass fast die Hälfte aller Abbrüche weltweit jedes Jahr unsicher ist, also weder von geschultem Personal noch unter geeigneten medizinischen Bedingungen durchgeführt wird. Welche Auswirkungen dies hat, zeigt sich beispielsweise in afrikanischen Ländern. Obwohl der Zugang zur Abtreibung hier vielerorts gesetzlich eingeschränkt ist, gibt es jedes Jahr 11 Millionen Schwangerschaftsabbrüche auf dem Kontinent. Davon sind knapp 3/4, 8 Millionen, unsicher. Mehr als 5 Millionen Frauen benötigen medizinische Versorgung nach einem unsicheren Abbruch, doch lediglich die Hälfte von ihnen erhält die notwendige Versorgung. Jedes Jahr sterben etwa 39.000 Frauen infolge unsicherer Abtreibungen. Diese Todesfälle und auch andere, teilweise schwerwiegende gesundheitliche Folgen, sind vermeidbar. Ein wichtiger Schritt ist die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, eine Erkenntnis, die sich in dem globalen Trend zur Lockerung von Abtreibungsgesetzen im Laufe der vergangenen 30 Jahre widerspiegelt. Legale und sichere Schwangerschaftsabbrüche verhindern Todesfälle. Zwischen 2019 und 2023 wurden weltweit 21 Gesetze geändert, um Schwangerschaftsabbrüche zugänglicher zu machen. Im Gegensatz dazu haben seit 1994 nur 4 Länder durch Gesetzesänderungen den Zugang zu einer legalen und sicheren Abtreibung für Schwangere erschwert: die USA, El Salvador, Nicaragua und Polen. In Lateinamerika hat die feministische Bewegung in den vergangenen 4 Jahren historische Erfolge gefeiert. In Argentinien, Mexiko und Kolumbien wurden Abtreibungen entkriminalisiert. Anfang 2024 gab es weitere positive Entwicklungen in Europa, wo sich zum Beispiel in Deutschland ein parlamentarischer Ausschuss dafür ausgesprochen hat, Abtreibungen innerhalb der ersten 12 Monate einer Schwangerschaft zu legalisieren. Und nicht zuletzt hat Frankreich das Recht auf eine Abtreibung in der Verfassung des Landes verankert. Sexuelle und reproduktive Rechte sind keinesfalls selbstverständlich und nach wie vor hart umkämpft. Die sogenannte Anti-Gender-Bewegung, die zum Beispiel gegen das Recht auf Abtreibung und auch gegen umfassende Sexualaufklärung lobbyiert, feiert vielerorts Erfolge. Das prominenteste Beispiel dafür findet sich in den Vereinigten Staaten, wo der oberste Gerichtshof 2022 das Recht auf Abtreibung kippte. Dazu kommt der Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen. Beides hat weltweite Auswirkungen. Denn historisch betrachtet waren die USA lange eines der wichtigsten Geberländer in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere im Gesundheitsbereich. Inzwischen wurden unter der Trump-Regierung 86% aller Zuschüsse und Verträge der US-Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit fristlos beendet. Darunter fallen auch fast alle Ausgaben für Familienplanung und reproduktive Gesundheit. Dieser abrupte Zusammenbruch der Finanzierung durch die USA hat verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit von vielen Millionen Menschen weltweit, allen voran in Afrika. Das zeigen erste Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation, der International Planned Parenthood Federation und des gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV und AIDS. Kliniken und Projekte mussten über Nacht ihre Arbeit einstellen, weil sie gänzlich von der US-Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit finanziert wurden. Tausende Gesundheitsfachkräfte verloren ihre Anstellung oder der Verlust des Arbeitsplatzes droht akut, weil es kein Geld mehr für ihre Gehälter gibt. Oder die Versorgung für PatientInnen wird schlechter, weil vorerst keine weiteren Medikamente, Impfstoffe oder Gesundheitsprodukte geliefert werden. Den Preis zahlen Menschen. Sei es mit ihrer Gesundheit, ihrer Existenzgrundlage oder gar ihrem Leben. Globale Ungleichheiten zu bekämpfen und Geschlechtergerechtigkeiten voranzutreiben, ist nicht nur unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten für die internationale Zusammenarbeit zentral. Gleichberechtigung trägt auch dazu bei, Demokratien zu stärken und den sozialen Zusammenhalt innerhalb von Gesellschaften zu fördern. Dieser Aspekt verliert in Zeiten des Erstarkens autokratischer Tendenzen an Gewicht. Sexuelle und reproduktive Rechte sind insbesondere dort in Gefahr, wo rechtskonservative Kräfte an Einfluss gewinnen. Von der reproduktiven Gesundheit kommen wir zur Situation in Afrika, insbesondere in Tansania und einem Artikel, der erschienen ist in der Wochenzeitung Freitag am 29.11. Wahlen sind gefürchteter als Kriege. Dem afrikanischen Kontinent winkt eine blühende Zukunft. Doch Tansanias Beispiel zeigt, wie fragil dieser Aufstieg ist. Auf dem afrikanischen Kontinent ist neue Hoffnung erwacht. Begünstigt von einer rasant wachsenden Bevölkerung in vielen Staaten, die bis in die Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich die Marke von 2,5 Milliarden Menschen übersteigt. Riesige Reserven an weltweit begehrten Mineralien, an Öl und Gas verlangen überdies nach enormen Investitionen in die Infrastruktur. So prognostiziert die Afrikanische Entwicklungsbank, dass der Kontinent bis 2030 über ein Bruttoinlandsprodukt von 4 Billionen Dollar verfügen wird, bewirkt durch einen Entwicklungssprung bei der grünen Energie, durch eine Urbanisierung und die digitale Innovation. Afrikanische Ökonomen neigen zu der selbstbewussten Aussage, Afrikas Zukunft werde in Afrika geschrieben. Für die HIV-S-Strategie der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden bereits Milliarden Dollar an Finanzmitteln mobilisiert, woran die Diaspora beteiligt ist. Insofern markiert die begonnene Transformation einen Wendepunkt, weil sich Afrika mehr denn je auf die eigene Kraft besinnt. Doch wird ein allzu forscher Optimismus von der ernüchternden Tatsache getrübt, dass der Regierungsbericht 2024 der Mo Ibrahim Foundation, sie ist in London wie in Dakar präsent, ein eher düsteres Bild zeichnet. Zwar wecken eine sich stetig verjüngende Bevölkerung und Wirtschaftspotenziale Erwartungen, aber sowohl die Qualität des Regierens wie die innere Sicherheit lassen in etlichen Ländern zu wünschen übrig. Laut Index für Regierungsführung der Mo Ibrahim Foundation sind die Werte erstmals seit 10 Jahren rückläufig. 30 Staaten haben seit 2020 Militärputsche und bewaffnete Aufstände erlebt, die sich auf demokratische Standards nachteilig auswirken. Konfliktherde wie die im Sudan, im Kongo, in der Sahelzone, in der äthiopischen Provinz Tigray oder in Mosambik haben Millionen vertrieben und untergraben die regionale Stabilität. Dadurch, so der Report, seien demokratische Fortschritte gefährdet. Verwiesen wird auf das Knebeln von Oppositionsparteien, die Manipulation nationaler Wahlkommissionen und den Einsatz von Sicherheitskräften zum Machterhalt. Das jüngste Beispiel für den Verfall von politischer Kultur liefert Tansania, ein Land in Ostafrika, das früher häufig für seine Stabilität und postkoloniale Einheit gerühmt wurde. Nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1961 galt Tanganyika, später nach dem Zusammenstoß mit Sansibar 1964, die Vereinigte Republik Tansania unter dem Präsidenten Julius Nyerere als Leuchtturm afrikanischer Selbstbestimmung. Nyereres sozialistische Politik der Ujama auf Suaheli, der Gemeinschaft, betonte Gleichheit und Zusammenhalt. Freilich basierte diese Agenda auf der Dominanz einer einzigen, alles beherrschenden Partei, der Chama-Cha-Mapinduzi, Partei der Revolution, kurz CCM. Seit 1977 regierte die CCM ununterbrochen. Nach dem plötzlichen Tod von John Magufuli im März 2021 übernahm die Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan. Sie kommt aus Sansibar als erste Frau seit der Unabhängigkeit die politische Führung Tansanias. Anfangs deuteten erste Entscheidungen auf einen Wandel hin. Erlaubt wurde die Rückkehr bis dahin verbotener Medien. Hassan traf sich mit Oppositionsführern und versprach nationale Versöhnung. Doch diese Zusagen verloren an Wert, als sich die Präsidentin in diesem Jahr um eine Wiederwahl bewarb und Tansania in einen fast zügellosen Autoritarismus abglitt. Die Wahlen Ende Oktober markierten einen Tiefpunkt. Führende Oppositionspolitiker, darunter Tundu Lissu von der dissidenten Chadema-Partei, wurden verhaftet oder zuvor als Kandidaten relegiert. Andere Prominente wie Luhaga Mpina von der Allianz für Wandel und Transparenz, kurz ACT, sahen sich aus formalen Gründen disqualifiziert. Am Wahltag selbst, dem 29. Oktober, blockierte die Regierung den Zugang zum Internet, schickte Militär auf die Straße und schränkte die Arbeit unabhängiger Wahlbeobachter ein. Die Nationale Wahlkommission erklärte Hassan mit 97,6% der Stimmen zur Siegerin. Ein Ergebnis, das nicht nur weithin unglaubwürdig erschien, sondern zugleich eher an Autokratien als an Demokratien erinnerte. Beobachter im Auftrag der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas, SADC, entsandt und zivilgesellschaftliche Gruppen bewerteten die Abstimmung als weder frei noch fair. Die Rufe nach unabhängigen Untersuchungen zu Menschenrechtsverletzungen und gezielten Tötungen wurden lauter. In den ersten Novembertagen brachen in den Großstädten Dar es Salaam, Mwanza und Arusha Proteste aus, deren Begleiterscheinungen nur erschrecken konnten. Augenzeugen schilderten Szenen des Grauens, Soldaten, die in Menschengruppen schossen, in der Nacht Häuser durchsuchten und für überfüllte Leichenhallen sorgten. Schätzungen über die Zahl der Todesopfer driften auseinander. Sie reichten von einigen Dutzend bis zu einigen Tausend. Die Vereinten Nationen sprachen von Hunderten und ein Dachverband afrikanischer Menschenrechtsorganisationen vermutete, Es könnten bis zu 3000 Menschen getötet worden sein. Diese Berechnungen, fußend auf Angaben aus überbelegten Krankenhäusern, deuteten auf ein Ausmaß der Gewalt, das man so nie vermutet hätte. Bis heute werden prominente Politiker vermisst, darunter Mdude Nyagali, ein engagierter Oppositioneller, der im Mai 2025 nach wiederholten Drohungen aus seinem Haus entführt wurde. Das gleiche Schicksal teilt Edgar Edson Wakabela, bekannt als Sativa, ein digitaler Aktivist, der nach seiner Entführung im Juni 2024 einen Kopfschuss überlebte. Ali Mohamed Kibao, ein Ex-Geheimdienstoffizier, der sich für die Opposition engagierte, wurde Anfang 2025 tot aufgefunden. Man fand Spuren von Säure in seinem Gesicht. Schließlich der Fall von John Hitcher, Vizevorsitzender der Chadema-Partei für Demokratie und Fortschritt, der sich Berichten zufolge seit Oktober in Isolationshaft befindet. Oppositionelle werfen den Streitkräften vor, außerhalb von Dar es Salaam und Arusha Massengräber ausgehoben zu haben, um das Ausmaß des Tötens zu verschleiern. Bisher weist die Regierung jegliches Fehlverhalten von sich. In einem Interview für die BBC beharrte Außenminister Mamadou Tabit Kombo darauf, es gebe keine bestätigten Berichte über Todesfälle. Eine Aussage, die im Widerspruch zu vorliegenden, in sozialen Medien kursierenden Videoaufnahmen steht. Dieser Abstieg in die Repression ist nicht nur eine nationale Tragödie, sondern auch eine Warnung für die gesamte Region. Tansania als ein Fels in der Brandung und Zufluchtsort für Befreiungsbewegungen während der antikolonialen Kämpfe in Afrika verfällt derzeit in Regierungsmethoden, gegen die sich Julius Nyerere stets verwahrte. Tansania verdeutlicht, wie fragil die demokratischen Errungenschaften auf dem Kontinent nach wie vor sind. Zugleich verursachen die beiden blutigsten Konflikte des Kontinents im Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo großes Leid. Im Sudan hat der Krieg zwischen den nationalen Streitkräften, den von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanzierten Rapid Support Forces, kurz RSF, Khartoum, in Schutt und Asche gelegt, eine Hungersnot ausgelöst und mehr als 9 Millionen Menschen vertrieben. Im Osten des Kongos lösten die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Rebellenbewegung M23 erhebliche regionale Spannungen aus. Ruanda und Uganda werden beschuldigt, bewaffnete Stellvertreter zu stützen. Derartige Kriege, angeheizt durch die Gier nach Bodenschätzen und Handelsrouten, zerstören jene menschlichen und institutionellen Grundlagen, die Afrika für sein viel gepriesenes Jahrhundert des Wachstums braucht. Soll die von der Afrikanischen Entwicklungsbank entworfene Vision Wirklichkeit werden, muss die internationale Gemeinschaft entschlossen handeln, um einen Verfall von Regierungsstrukturen zu verhindern, der Afrikas Aufstieg gefährdet. Damit dieses Jahrhundert wirklich den Afrikanern gehört, müssen seine Führungskräfte begreifen, dass Wohlstand ohne Freiheit wertlos ist. Die gleiche junge Generation, der Afrika einen demografischen Aufschwung verdankt, verdient es, sich frei äußern zu dürfen und ohne Angst wählen zu gehen. Wenn der Kontinent sein Potenzial ausschöpfen will, muss er zuerst die Würde und das Leben seiner Bevölkerung schützen. Die Welt kann nicht Afrikas Perspektiven feiern und zugleich das Blutvergießen ignorieren, weil seine Führer Wahlen mehr fürchten als den Krieg. Von den repressiven Verhältnissen nach den Wahlen in Tansania am 29. Oktober diesen Jahres kommen wir mit der Analyse und Kritik vom 18. November der aktuellen Monatszeitung für linke Debatte und Praxis aus Hamburg zur Situation im Iran und dem krassen Anstieg der Todesstrafen. Streiken gegen den Tod. Die Islamische Republik Iran hat 2025 so häufig die Todesstrafe verhängt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dagegen wächst der Widerstand. Seit Beginn dieses Jahres sind zahlreiche Menschen in Iran zum Tode verurteilt worden. Derzeit wird von etwa ca. 1500 vollzogenen Exekutionen ausgegangen. Viele Menschen werden wegen Vorwürfen wie Schmuggel, Drogenhandel oder ähnlicher sogenannter Großkriminalität hingerichtet. Seit dem Krieg zwischen Israel und Iran werden Menschen auch vermehrt für angebliche Kollaboration mit Israel verurteilt. Am stärksten betroffen sind bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Arme Menschen, illegalisierte ArbeiterInnen in den Grenzregionen, insbesondere Kolbas und Suktbas, sowie rassifizierte Gruppen wie KurdInnen und BelutschInnen. Die Hinrichtung ist vermutlich die stärkste Manifestation staatlicher Macht. Die Nekropolitik, wie der Philosoph Achille Mbembe sie beschreibt, ist eine Politik der Regulierung von Sterblichkeit und damit auch des Lebens selbst. Nekropolitik besteht aus politischen, sozialen und staatlichen Strukturen, die bestimmen, wer leben darf, wer sterben muss und unter welchen Bedingungen Menschen sterblich werden. Hinrichtungen stellen den Höhepunkt nekropolitischer Praxis dar. Durch sie wird die Gesellschaft über die Produktion und Verteilung von Sterblichkeit geformt, gelehrt und reguliert. Hinrichtungen sind eine Erweiterung des gesamten Polizei- und Strafsystems. Die Aufrechterhaltung der herrschenden Ordnung und die Sanktionierung des Ungehorsams dagegen werden bis zum Tod durchgesetzt. Das bedeutet, dass Hinrichtungen nicht nur der Bestrafung dienen, sondern auch der Disziplinierung durch Angst und Terror. Hinrichtungen sind daher niemals ausschließlich auf die Tötung einer einzelnen Person gerichtet. Sie sind immer auch eine öffentliche Demonstration staatlicher Souveränität. Bereits während der iranischen Monarchie war die Todesstrafe ein weit verbreitetes Instrument, insbesondere gegen Linke und andere politische Oppositionelle. In öffentlichen Schauprozessen, die zum Teil auch im Fernsehen übertragen wurden, wurden Menschen zum Tode verurteilt. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die Hinrichtung von Khosrow Golesoki, Qazi Muhammad und Bijan Jazani. Nach der Revolution von 1979 setzte sich diese Praxis fort. In noch drastischerer Form. Bereits wenige Monate nach dem Sturz der Monarchie entstanden sogenannte revolutionäre Gerichte, die Hinrichtungen in großem Umfang anordneten. Bei diesen Hinrichtungen wurden zahlreiche Angehörige des alten Regimes ohne faire Verfahren exekutiert. Viele, darunter auch Teile der Linken, betrachten diese Hinrichtungen als historisch notwendig, da ein großer Teil der Bevölkerung diese Exekutionen als Ausdruck revolutionärer Gerechtigkeit verstand. Die allgemeine Euphorie während und kurz nach der Revolution 1979 ließ nur wenig Raum für Kritik oder Widerspruch. Stattdessen dominierten Zustimmung oder Schweigen das gesellschaftliche Klima. Diese stille oder offene Akzeptanz erleichterte es dem neuen Regime, Todesurteile durchzusetzen. Ein Prozess, der die rasche Entwicklung hin zu einem autoritären Staat begünstigte, in dem der Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit nahezu alle individuellen, sozialen, politischen und bürgerlichen Rechte und Freiheiten genommen wurden. Es folgten die Massenhinrichtungen der 1980er Jahre, die einen weiteren Höhepunkt staatlicher Gewalt darstellten. Der Vorwurf, konterrevolutionär zu sein, betraf immer neue Gruppen. Diese repressiven Maßnahmen gipfelten im Sommer 1988 in der massenhaften Hinrichtung politischer Gefangener. Die Exekutionen begannen am 29. Juli 1988 auf direkte Anordnung von Ayatollah Khomeini. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute ungeklärt. Menschenrechtsorganisationen geben 5.000 bis 10.000 Ermordete an. Die UN-Generalversammlung spricht sogar von 33.000 politischen Gefangenen, die hingerichtet wurden. Die Mehrheit der Opfer waren Mitglieder der Volksmujahedin, einer damals muslimisch-marxistischen Gruppe. Die Familien der Gefangenen wurden in vielen Fällen weder über die Hinrichtung ihrer Angehörigen informiert, noch in irgendeiner Weise in die offiziellen Verfahren einbezogen. Den Gefangenen selbst wurde systematisch das Recht auf eine angemessene Verteidigung verweigert. Die Verfahren fanden in der Regel vor Revolutionsgerichten statt, in denen staatliche und religiöse Akteure über Schuld und Strafe entschieden. Die Hinrichtungen von politischen GegnerInnen sollten nicht nur als Machtdemonstration des Regimes abgetan werden. Das Regime nutzte seine Macht über die Gefängnisse, um Gefangene durch physische und psychische Folter zu Reueerklärungen zu zwingen, in welchen sie ihre Gegnerschaft zum Regime öffentlich aufgaben. Eine Praxis, die auch während der Jin-Jizan-Azadi-Proteste erneut beobachtet werden konnte. Die Ablehnung der Todesstrafe wird heute jedoch deutlich breiter thematisiert. Dazu trägt vor allem die Kampagne Dienstags gegen die Todesstrafe bei, die mittlerweile in 54 Gefängnissen aktiv ist, bereits über 93 Wochen andauernd und von den Gefangenen selbst initiiert und organisiert wird. Seit dem Beginn der Kampagne treten Gefangene jeden Dienstag in den Hungerstreik. Am Dienstag, weil Hinrichtungen in der Regel mittwochs im Morgengrauen stattfinden. Die zentrale Forderung der Streikenden ist die Abschaffung der Todesstrafe für alle. Sie setzen sich also nicht nur für politische Gefangene ein, sondern auch für andere Betroffene, etwa Schmuggler und Vergewaltiger. In einer Erklärung der Gefangenen vom 7. Oktober 2025 heißt es: Wir in der Kampagne Dienstage gegen die Todesstrafe betonen, dass die Todesstrafe weder Gerechtigkeit bringt noch weitere Verbrechen verhindert, sondern lediglich Gewalt institutionalisiert. Deshalb rufen wir alle mit wachem Gewissen, zivilgesellschaftliche AktivistInnen, SchriftstellerInnen, KünstlerInnen, LehrerInnen, RentnerInnen und ArbeiterInnen dazu auf, ihre Stimme noch lauter gegen die Todesstrafe zu erheben, damit diesem Hinrichtungsregime sein wesentliches Instrument der Unterdrückung und des Schweigens entzogen wird. Erst damit wird der Weg für die Verwirklichung von Gerechtigkeit und Freiheit geebnet. Die Forderung nach einer bedingungslosen Abschaffung der Todesstrafe hat sich über die Gefängnisse hinaus ausgedehnt. Sie ist in Demonstrationen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, etwa bei Protesten von RentnerInnen, zu einer zentralen politischen Forderung geworden. Die Familien derjenigen, die zur Todesstrafe verurteilt wurden, führen außerhalb der Gefängnisse die Proteste an. Sie versammeln sich gemeinsam mit anderen UnterstützerInnen vor den Gefängnissen, tragen Fotos ihrer Angehörigen und rufen Parolen wie »Nein zur Hinrichtung«. Das Leid dieser Familien kann dadurch nicht gestoppt werden. Doch im Gegensatz zu den 1980er Jahren sind sie dieses Mal nicht allein. Sie teilen den Schmerz über die verlorene Würde ihrer Liebsten, damit die Geschichte der Hinrichtung im Iran mit einem eindeutigen und organisierten Nein neu geschrieben werden kann. Vom Iran kommen wir zur europäischen, in Anführungszeichen, Willkommenskultur, auch für Menschen, die aus dem Iran fliehen. Diese Woche hat die EU eine weitere katastrophale Verschlechterung für Asylsuchende in der EU auf den Weg gebracht. Hierzu ein Artikel aus der Frankfurter Rundschau vom 10. Dezember. Die EU opfert den Flüchtlingsschutz für eine Politik der Abwehr. Vor 77 Jahren, am 10. Dezember 1948, verkündeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Garantien, die darin formuliert wurden, werden heute in vielen Ländern der Welt in Frage gestellt. Nicht zuletzt Artikel 14, der lautet: Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. In der Europäischen Union bleibt immer weniger übrig von Asyl- und Flüchtlingsschutz. Die Einigung der EU-Innenminister und InnenministerInnen zum gemeinsamen Asylsystem atmet den Geist einer Abwehr um fast jeden Preis. Es geht nicht mehr darum, bedrohte Menschen eine Zuflucht zu bieten, sondern darum, sie so schnell wie möglich loszuwerden und dafür im Zweifel auch zu inhaftieren. Etliche Verschärfungen in Deutschland. Antimigrationspolitik als Kontrollkurs. Abgeschoben werden sie wohin auch immer, im Zweifel auch in ferne Länder, zu denen sie nicht den geringsten Bezug haben. Das ist nicht nur menschenrechtlich bedenklich, sondern wahrscheinlich sogar rechtswidrig. Aber das schert die Beteiligten schon länger nicht mehr. Hinzu kommt, dass die EU viele Länder als sicher definiert, auch wenn Minderheiten dort erheblichen Repressalien ausgesetzt sind. Europa macht sich einen schlanken Fuß. Deutschland stand trotz etlichen Verschärfungen jahrelang nicht auf der Seite der Härtesten, in Anführungszeichen, in Europa, sondern hatte lange eine vermittelnde Rolle inne. Das hat sich geändert, seit Alexander Dobrindt von der CDU die Nachfolge von Nancy Faeser SPD angetreten hat. Er beschönigt die Antimigrationspolitik als Neuordnung und Kontrollkurs. Neue Lager an EU-Außengrenzen geplant. Niemals haben sich Deutschland oder die Europäische Kommission energisch gegen die menschenfeindlichen Bedingungen eingesetzt, die etwa in griechischen Grenzlagern bestehen. Nun sollen in den Ländern an den Außengrenzen der EU neue Lager entstehen, in denen Menschen festgehalten werden sollen, denen geringe Chancen auf Asyl zugebilligt werden. Auch Familien mit Kindern sind von den haftähnlichen Verhältnissen nicht ausgeschlossen. Weltweit steht der Flüchtlingsschutz massiv unter Druck. Man braucht nur in die USA zu schauen. Bisher galt die Hoffnung, dass Europa auf einem humanitären Weg bleibt. Wenn die Politik diesen Weg verlässt, wird es die Aufgabe von Justiz und Zivilgesellschaft sein, das Schlimmste zu verhindern. Denn Migration wird nicht enden, nur weil die EU keine Geflüchteten aufnehmen will. Von der EU kommen wir nach Israel und den Einschränkungen für NGOs, die wir bereits aus anderen autoritären Ländern kennen. Der Artikel erschien in der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster im Dezember. Ziviler Mut unter Beschuss. Israels Regierung greift FriedensaktivistInnen und Menschenrechtsgruppen an. Der brutale Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, der Krieg in Gaza, das unfassbare menschliche Leid auf beiden Seiten und die seit Jahrzehnten andauernde Besatzung machen eines deutlich. Es braucht einen glaubwürdigen Friedensprozess. Und dafür braucht es besonders jene zivilgesellschaftlichen Stimmen, die Brücken bauen, die trotz aller Widrigkeiten unermüdlich für Dialog, Gerechtigkeit und Versöhnung arbeiten. Genau diese Stimmen sind nun massiv bedroht. Ein neues NGO-Gesetz in Israel droht, viele dieser Organisationen handlungsunfähig zu machen. Gemäß dem Gesetzentwurf müssten zivilgesellschaftliche Gruppen, die ausländische Mittel über einen bestimmten Schwellenwert erhalten, eine dreijährige Verpflichtung unterzeichnen, sich nicht an Demonstrationen, Kampagnen oder öffentlicher Kritik zu beteiligen. Eine Weigerung würde eine Steuer von 23% für ihre ausländischen Geldgeber nach sich ziehen, darunter EU-Regierungen und Institutionen wie das Auswärtige Amt oder deutsche politische Stiftungen. Bei Verstößen könnte diese Strafsteuer auf 46% steigen. Zudem müssten jene Nichtregierungsorganisationen, die ausländische Gelder erhalten, bei einer Berufung vor dem Obersten Gerichtshof erhöhte Antragsgebühren zahlen. Eine solche Bestimmung würde insbesondere kleinere Organisationen von einer gerichtlichen Überprüfung abhalten und damit den Grundsatz des gleichberechtigten Zugangs zur Justiz untergraben. Die betroffenen NGOs, darunter Combatants for Peace, Standing Together, Rabbis for Human Rights, Parents Circle, Families Forum, BCLM, Women Wage Peace, stünden damit vor einer unmöglichen Wahl, sich mundtot machen zu lassen oder finanziell auszubluten. Warum werden diese Organisationen als so gefährlich wahrgenommen, dass ein solches Gesetz verabschiedet werden soll? Um das zu verstehen, muss man sich den Alltag der Menschen in der Region vor Augen führen. An den Zufahrtsstraßen zu den palästinensisch verwalteten A-Gebieten im Westjordanland stehen überdimensionale, leuchtend rote Warnschilder, die von der israelischen Regierung aufgestellt wurden. Sie richten sich an israelische StaatsbürgerInnen und warnen eindringlich davor, diese Gebiete zu betreten, unter Hinweis darauf, dass es gegen israelisches Recht verstoße und der Aufenthalt dort lebensgefährlich sei. Die physische Trennmauer zwischen Israel und den besetzten Gebieten ist sichtbar und gegenwärtig. Doch die Mauern, die mit solchen Warnschildern in den Köpfen und Herzen der Menschen entstehen, sind noch bedrohlicher. Hier wird Angst erzeugt vor dem, was sich hinter der Sperranlage befindet. Angst vor den palästinensischen Menschen dort, die kollektiv als Bedrohung dargestellt werden. Eine Begegnung kann kaum stattfinden. Umgekehrt ist es ähnlich. PalästinenserInnen begegnen in der Regel jüdischen IsraelInnen, die als SoldatInnen auftreten oder gewaltbereiten SiedlerInnen. Auch wenn diese eine Minderheit darstellen, sind doch sie es, die in Erscheinung treten, bewaffnet und brutal die PalästinenserInnen von ihrem Land vertreibend. Die Mauer hat den symbolischen und den realen Zweck, die PalästinenserInnen aus dem Leben der Israelis auszuschließen. Eine solche Mauer teilt die Menschen auf in Wir und Die, teilt auf in Eingeschlossene und Ausgeschlossene. Die physische Mauer, wie auch die Mauer, die durch Angst in den Herzen der Menschen entsteht, trennt von dem, was berühren könnte, trennt vom Leid der anderen. Gegen diese Entmenschlichung leisten zivilgesellschaftliche Organisationen aktiv Widerstand. Im Masafer Yatta bringen Freiwillige der israelischen Organisation Ta'ayush Zusammenleben Familienzelte, nachdem ihre Häuser zerstört wurden. Freiwillige des Center for Jewish Nonviolence leben zeitweise in abgelegenen Dörfern der südlichen Hebronberge. Wenn Familien sich von gewaltbereiten SiedlerInnen aus nahegelegenen Outposts bedroht fühlen. Die Rabbis for Human Rights begleiten palästinensische Farmer bei der Olivenernte. Dabei werden sie von rechtsradikalen Siedlern brutal angegriffen. Was für ein wichtiges Zeichen, wenn Israelis auf diese Weise Solidarität zeigen, wenn sie deutlich machen, dass sie nicht einverstanden sind mit der Politik der eigenen Regierung. So auch Shaul, 19 Jahre alt, der den Armeedienst verweigert. Er musste bereits mehrfach für 40 Tage ins Gefängnis. In der Zeit zwischen den Haftaufenthalten unterstützt er Ta'ayush bei Einsätzen gegen Siedlerübergriffe in Masafer Yatta. Auf meine Frage, ob es hart sei, seine Zeit entweder im Gefängnis oder im Westjordanland zu verbringen, wo es nicht selten zu gewalttätigen Provokationen durch SiedlerInnen oder zu Willkürakten seitens der Armee kommt, antwortet er, das ist nicht hart. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und dass das, was ich tue, richtig ist. Es entspricht meinen Werten. So wie ich mein Leben gestalte, ist es genau richtig. Sei es vor Ort bei der Olivenernte im Westjordanland oder bei den Treffen in Dialoggruppen, in der Zusammenarbeit erleben sich PalästinenserInnen und Israelis als Menschen. Echte Begegnungen finden statt. Sollte es eines Tages zu einem Frieden kommen, dann müssen die Menschen auf ein friedliches Zusammenleben vorbereitet sein und genau solche Erfahrungen gemacht haben. Ohne diese zivilgesellschaftlichen Organisationen gäbe es kein verlässliches Bild davon, was im Westjordanland, in Gaza oder Ost-Jerusalem tatsächlich geschieht. Ihre Mitglieder sind Augenzeuginnen, durch die Menschenrechtsverletzungen überhaupt bekannt werden. Die israelische Regierung hat erkannt, welches Potenzial diese auf Dialog und Gerechtigkeit ausgerichteten NGOs in sich tragen. Während die derzeitige Politik auf Vertiefung der Spaltung zwischen Israelis und PalästinenserInnen zielt, nehmen die Mitglieder der betroffenen NGOs einander als Menschen wahr, die zusammenarbeiten können. Oder, wie es Jamil von den Combatants for Peace auf den Punkt bringt, es geht nicht wirklich um die Teilung zwischen Israelis und PalästinenserInnen, sondern um die Spaltung zwischen Menschen, die diese Kriegsenergie verbreiten, und um Menschen, die eine friedliche, gerechte Energie in die Welt bringen. Dieses Gesetz bedroht das, was in diesem Konflikt am meisten Hoffnung gibt. Die Menschen, die sich nicht entmenschlichen lassen, die weiter miteinander reden, die den Weg des Dialogs wählen, inmitten von Trauer, Angst und Zerstörung. Ohne sie wären die Stimmen der Opfer unsichtbar. Ohne sie gäbe es keinen Dialog, keinen Austausch, keine gemeinsame Hoffnung. Wir können unseren Blick auf jene zivilgesellschaftlichen Organisationen richten, die uns die konkrete Utopie eines friedlichen Zusammenlebens bereits vorleben. Es gibt eine palästinensische und eine israelische Zivilgesellschaft, die sich für einen gerechten Frieden einsetzen. Beide erleben Trauer. Beide verlieren Familienangehörige und FreundInnen. Diese Stimmen sagen, wir sehen einander im Leid. Denn nur wenn wir das Leid der anderen begreifen, können wir eine gemeinsame Zukunft bauen. Das ist keine naive Hoffnung, das ist ziviler Mut. Das ist konkrete Arbeit unter lebensgefährlichen Bedingungen. Und genau deshalb braucht es unsere aktive Hoffnung. Repressiven Verhältnissen in Israel kommen wir zur BRD, genauer nach Sachsen-Anhalt und was die AfD mit den Bauers vorhat, falls sie nächstes Jahr die Wahlen gewinnen sollte. Hierzu ein Artikel aus der Antifa, der Zwei-Monats-Zeitung der VVN-BDA, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, dem Bund der Antifaschistinnen, von November, Dezember. Irrweg der Moderne. 100 Jahre Bauhaus in Dessau. Die AfD will es erneut vertreiben. In Dessau und teilweise auch international wurde im Sommer dieses Jahres mit Ausstellungen, Konferenzen und anderen Veranstaltungen das 100-jährige Jubiläum der Übersiedlung dieser Künstler, Architekten und Designergruppe nach Dessau erinnert. Das Bauhaus war von seiner Konzeption her die Zusammenführung von Kunst und Handwerk, damals etwas völlig Neues. Es gilt weltweit als Avantgarde der klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Architektur, der Kunst und des Designs. Bis heute findet man in vielen Ländern Beispiele der Bauhausarchitektur, nicht nur in Deutschland, auch in Israel, Italien und Spanien. Besonders in den USA wurde nicht zuletzt der Hochhausbau von Architekten des Bauhauses massiv beeinflusst. Die Vertreibung der Bauhausarchitektur ist nicht nur Zeichen der internationalen Anerkennung der Designleistung, sondern war auch Ergebnis des politischen Umgangs mit dem Bauhaus und von dessen Verfolgung durch völkisch-nationalistische Kräfte und später durch die NSDAP. Dies begann bereits in Weimar, wo die Bauhausschule 1919 unter Walter Gropius mit ihren Werkstätten in der Staatlichen Kunstakademie ihren Ausgangspunkt hatte. Bis heute stilbildend sind die in diesen Werkstätten entstandenen Alltags- und Gebrauchsgegenstände, die sich nicht nur durch eine besondere Ästhetik, sondern gleichzeitig durch hohe Funktionalität auszeichneten. Weltberühmt ist bis heute die Wagenfeldtischlampe. Während die Kunstwelt dieses neue Design feierte, das Motto Form follows Function, also die Form folgt der Funktion, vielfältige Gestalter anregte, hetzten reaktionäre Kräfte in Weimar, die diese Kunstrichtung bereits als entartet denunzierten, gegen die Kunstschule und ihre Protagonisten. Als 1923 die Arbeiterregierung in Thüringen von der Reichsregierung durch Militäreinsatz abgesetzt worden war, brachten die Neuwahlen im Februar 1924 eine reaktionäre Mehrheit von deutschnationalen und völkischen Kräften hervor. Diese Landesregierung halbierte den Etat des Bauhauses, sodass die Existenz dieser Designschule in Weimar unmöglich wurde. Im Herbst 1925 zog das Bauhaus nach Dessau, eine sozialdemokratisch geprägte Industriestadt, wo man ein besseres Umfeld erhoffte. Aber auch dort war man eher geduldet als geliebt. Die rechten Kräfte setzten ihre in Weimar begonnene Kampagne gegen diese undeutsche Kunst fort. Als bei den Kommunalwahlen 1931 die NSDAP in Dessau stärkste Kraft wurde, beantragte sie gemeinsam mit den Deutschnationalen, das staatliche Bauhaus in Dessau zu schließen. Die KPD stimmte gegen den Antrag der Nazis, die SPD enthielt sich. Damit war das Schicksal dieser Einrichtung auch in Dessau besiegelt. Ludwig Mies van der Rohe versuchte die Bauhausschule auf privater Basis in Berlin bis 1938 fortzusetzen. Es war nach dem 30. Januar 1933 nur möglich, indem er selbst sich dem NS-Regime andiente. Zeitgenossen kritisierten ihn deshalb als Steigbügelhalter des Faschismus, da manche seiner Schüler Mitglieder in NS-Organisationen waren. Andere Vertreter des Bauhauses emigrierten Anfang der 1930er Jahre in die Vereinigten Staaten. Unter ihnen Josef Albers, Herbert Bayer, Walter Gropius und Laszlo Młodzieniacki, der in Chicago 1937 versuchte, eine New Bauhaus Designschule aufzubauen. Vor Beginn des Krieges folgte selbst Ludwig Mies van der Rohe. Zahlreiche jüdische Bauhausarchitekten emigrierten nach Palästina. In Tel Aviv errichteten sie im Sinne des Bauhauskonzeptes mehr als 4000 Gebäude. Diese weiße Stadt besitzt seit 2003 den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes. Bauhausarchitekten gingen auch in das republikanische Spanien, wo sie 1934 bis 1936 halfen, in Gava südlich von Barcelona das Gebäude der Unió de Cooperadors zu erbauen. Nicht alle Bauhäusler hatten das Glück, das faschistische Deutschland verlassen zu können. Viele wurden Opfer von Verfolgung. Den absurdesten Umgang mit dem Bauhaus erlebte Franz Ehrlich. Er wurde in der Aufbauphase 1937-38 in das KZ Buchenwald versteppt, musste als Häftling und Künstler das schmiedeeiserne Tor des Lagers mit dem Leitspruch »Jeden das Seine« gestalten. Und so ist bis heute das Bauhaus mit der KZ-Gedenkstätte Buchenwald untrennbar verbunden. Mindestens 21 Künstlerinnen und Künstler des Bauhauses wurden in der NS-Zeit in Konzentrationslagern oder Gefängnissen umgebracht. In ihrem Sinne erinnern auch Antifaschisten an die mehr als 100-jährige Geschichte des Bauhauses. Dass der Streit um die entartete Kunst des Bauhauses bis heute aktuell ist, zeigt die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt. Der Abgeordnete Hans-Thomas Till Schneider, Doktor für Islamwissenschaften, denunziert zum ersten Mal bei einem Wahlkampfauftritt 2023 das Bauhaus als Irrweg der Moderne. Später kündigte er in einer Landtagsdebatte an, dass die AfD, wenn sie 2026 in Sachsen-Anhalt die Mehrheit bekäme, die weitere Förderung des Bauhausmuseums streichen würde. Das wäre eine erneute Vertreibung des Bauhauses aus Dessau. 95 Jahre nach der ersten Vertreibung. Bauhaus und der Antifa-Zeitung des VVN BDA kommen wir wieder zur Wochenzeitung Freitag und einem Kommentar vom 20. November zu 1 Million Obdachlosen in der BRD. 1 Million Obdachlose in Deutschland. Kein Skandal, weil viele von ihnen Ausländer sind? Erstmals gibt es in Deutschland mehr als 1 Million Wohnungslose. Das zeigt die neue Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die meisten von ihnen leben in Sammelunterkünften, Notübernachtungen oder kommen vorübergehend bei Bekannten unter. Immerhin 56.000 Obdachlose schlafen aber auch auf der Straße. Gerade in der kalten Jahreszeit ist das lebensgefährlich. Seit 1990 sind laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mindestens 364 Obdachlose im Winter gestorben. In einer anderen, besseren Welt würde all das nicht in diesem Ausmaß passieren. oder es würde zumindest zu einem Aufschrei führen und zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Doch wir leben eben nicht in dieser anderen Welt und in der unsrigen werden sich vor allem rechte Scharfmacher über die neuen Zahlen freuen, denn fast 80% der Wohnungslosen haben keinen deutschen Pass. Natürlich brauchen auch sie eine Wohnung, was gerade in Großstädten alles andere als einfach wird. Doch ebenso wie einseitige Blicke auf angeblich persönliches Versagen der Betroffenen vom politischen Ablenken, dient auch die Rede von importierter Armut nicht nur der Spaltung, sie macht auch die hausgemachten Probleme unsichtbar. 1987 gab es allein in Westdeutschland knapp 4 Millionen Sozialwohnungen. Heute sind es bundesweit noch rund 1 Million. Kommunen, Bund und Länder haben derweil im neoliberalen Verkaufswahn ihre Wohnungsbestände veräußert. Daran sind weder Wohnungslose noch Zugewanderte schuld, ebenso wenig wie an einer Politik, die horrende Mieten sowie die zunehmende Armut in Kauf nimmt. All das interessiert die Hetzer natürlich nicht, ebenso wie ihnen Betroffene egal sind. Über 200.000 Wohnungslose mit deutschem Pass gibt es, in einem der reichsten Länder der Welt. Wenn Menschen in Not nicht gerade von Rechtsextremen instrumentalisiert werden, werden sie von ihnen verprügelt. Die Amadea-Antonio-Stiftung zählt seit 1990 mindestens 29 durch rechte Gewalttäter ermordete Wohnungslose. Dass es durchaus besser klappen kann, zeigt ein Blick auf eine andere Gruppe. Viele der aus der Ukraine Geflüchteten konnten nämlich schon eine Wohnung finden. Der politische Wille dafür war da, so wie auch in den 90er Jahren, als die Zahl Wohnungsloser schon mal bei fast 1 Million lag. Mehr als ein Drittel davon waren Spätaussiedler aus dem ehemaligen Ostblock. Auch sie erhielten schnellen Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt, was die Wohnungslosigkeit bis zur Jahrtausendwende halbierte. Doch statt solche Kraftanstrengungen für alle zu vollziehen, betreiben SPD und CDU eine Politik der Spaltung. Das zeigt besonders der Blick auf wohnungslose EU-BürgerInnen. Menschen aus Osteuropa stehen ganz unten in der gemachten Hierarchie, seit ihnen der Zugang zu Sozialleistungen 2016 extrem erschwert wurde. Ausgerechnet durch die SPD-Ministerin Andreas Nahles. Heute bekommen Betroffene oft nicht mal mehr eine menschenwürdige Unterkunft, geschweige denn Integrationsleistungen. Während Deutschland zweifellos von der EU-Osterweiterung profitiert, bleiben die wenigen, die es nicht schaffen, sich selbst überlassen. Das geht uns alle an, weil es rechtsextreme Hetze in die Hände spielt, weil damit die Menschlichkeit zusehends verloren geht und weil das, was heute an den Schwächsten durchexerziert wird, bald die Zukunft der vielen sein kann. Zuletzt haben wir eine positive Kurzmeldung aus der Taz vom 1. Dezember, die leider auf Papier nur noch wöchentlich erscheint. Die gute Nachricht: Mehr Organisationen steigen aus fossilen Geschäften aus. Die Zahl der Einrichtungen, die ihre Gelder aus fossilen Unternehmen abziehen, wächst. Unter den mittlerweile rund 1.700 Institutionen der sogenannten Divestment-Bewegung sind auch 46 kirchliche Organisationen, die sich auf der Weltklimakonferenz in Berlin der Initiative angeschlossen haben. Gemeinsam verwalten alle Beteiligten 34 Milliarden Dollar, etwas mehr als den Börsenwert von RWE. 2019 war es noch 13 Milliarden. Rund ein Drittel der Gelder gehören religiösen Trägern. Daneben bekennen sich auch Universitäten, Städte und Pensionsfonds zu grünen Wertanlagen. Die Beteiligten legen jedoch sehr unterschiedlich aus, wann eine Anlage als fossilfrei gelten darf. Für die katholischen Investorinnen fallen alle Unternehmen darunter, die weniger als 5% ihres Umsatzes mit fossilen Geschäftsmodellen machen. Bei den evangelischen Institutionen sind wiederum nur Investitionen in die extrem klimaschädlichen Brennstoffe Kohle, Fracking-Gas und Öl aus Teersand ausgeschlossen. Das war der linke Medienspiegel im Dezember. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschüss.